Aufgabe 24. Meine Eltern haben nichts gegen Computerspiele. Mein Vater spielt manchmal sogar gegen mich. Ich bin meistens besser als er. Aber eigentlich spielt er auch ganz gut. Wir machen allerdings keine Gewaltspiele. Das hat mir mein Vater verboten. Ende Prüfungsteil Hörverstehen.